Einkauf wird nicht weniger als die Entgegennahme von über 600.000 Rubel, das sind ungefähr 1,5 Millionen D-Mark, an Schmiergeldern und Korruption im Amt vorgeworfen. Allein 500 Zeugen sollen während des Verfahrens vernommen werden. Ob darunter auch seine Frau Galina sein wird, hat das Gericht noch nicht entschieden. Das Verfahren trägt alle Züge eines Sensationsprozesses. Es kann aber leicht auch zu einem politischen Schauprozess werden. Darauf hat jetzt vor allem der Verteidiger Tschurbanow, Rechtsanwalt Andrei Markov, in der Zeitschrift Moskowski Novosti hingewiesen. Tschurbanow sei der Bestechlichkeit und des Amtsmissbrauchs angeklagt, sagte Markov. Wenn er für schuldig befunden werde, dann für seine eigenen Taten. Es sei unzulässig, Tschurbanow gleichsam stellvertretend für Brezhnev selber und dessen politische Fehler anzuklagen und zu verurteilen. Wir haben seit Jahrzehnten keine politischen Prozesse gehabt, sagte Markov, und ich warne davor, zu ihnen zurückzukehren. In Sachen Abrüstung ist heute ein historischer Tag. In Waldheide bei Heilbronn haben die US-Streitkräfte mit dem Abtransport der Mittelstreckenraketen Pershing II von bundesdeutschem Gebiet begonnen. Nächste Woche sollen sie in den Vereinigten Staaten vernichtet werden. Diese erfreuliche Entwicklung, Teil der ersten wirklichen Abrüstung in der Geschichte der Ost-West-Beziehungen, ist unter anderem Ergebnis einer Politik des Westens, die mit dem NATO-Doppelbeschluss im Dezember 1979 begann. Auf sowjetischer Seite wurde in dieser Woche in Kasachstan die erste SS-20-Rakete gesprengt. Über den Abzug der Pershing aus Waldheide, Christian Zimmermann. Selbst die standhaftesten Rüstungsgegner waren heute von der Abrüstung überzeugt. Der erste Schritt des Abzugs wurde mit rotem Sekt begossen. Vor ihren Augen verließen 14 Sattelschlepper das Pershing-Depot auf der Waldheide. Darauf verpackt in Einzelteile 9 Raketen und ihre Startrampen. Auf diese Art werden in den nächsten 3 Jahren alle 108 Pershing II die Bundesrepublik verlassen. Von Heilbronn fuhr der Konvoi nach Frankfurt. Dort wird der Abtransport in die USA organisiert. Anfang Juni dieses Jahres demonstrierte die US-Armee in Mutlangen, wie die Raketen präzise und genau nach Sicherheitsvorschriften zerlegt werden. In Containern gehen sie in die USA. Die Teile werden dort zerquetscht oder auch gesprengt. Von den Gefechtsköpfen bleiben allein die atomaren Kerne übrig, denn sie sind nicht Teil des INF-Abrüstungsvertrages. Die Abrüstung hatte heute auf der Waldheide begonnen und das hat seinen besonderen Grund. Januar 85 gab es hier den einzigen Pershing-Unfall mit Toten und Verletzten. Darum versprach die Bundesregierung, dass in Heilbronn zuerst die Raketen abgezogen werden. Dieses Versprechen wurde heute nun eingelöst. Am 1. September, dem bundesweiten Antikriegstag. Und so war man sich einig, dass es heute ein ganz besonderer Tag war. Der amerikanische Pressesprecher nannte ihn einen wichtigen Tag für die ganze Welt. Denn die Supermächte rüsten ab und das sei in der Geschichte bisher einmalig. Ich halte das für einen historischen Schritt. Denn es ist das erste wirkliche Abrüstungsabkommen, nicht nur ein Begrenzungsabkommen. Und ich glaube und hoffe, dass weitere Abkommen folgen werden. Dennoch hatte das Geschehen heute vor dem Pershing-Depot eher etwas Unspektakuläres. Denn die Amerikaner hatten sich vorgenommen, um ihren Raketenabzug keinen großen Wirbel zu machen. Es gibt heute nicht sehr viel zu sehen, sagte der Presseoffizier. Die Raketen verlassen schlicht das Gelände. Aber die Medien seien natürlich herzlich eingeladen, über die Zerstörung in den USA zu berichten. The media will also be invited to see that. Am Tag der 49. Wiederkehr des Beginns des Zweiten Weltkrieges nannte Brandt es ein Armutszeugnis, dass in der NATO eine führende Kraft fehle, die eine gemeinsame Antwort des Bündnisses auf die Abrüstungsinitiativen des sowjetischen Parteichefs Gorbatschow bewirkt. Im militärischen Bereich, so Brandt, sei jetzt nicht die Modernisierung atomarer Kurzstreckenwaffen gefragt, sondern ein Verhandlungskonzept für deren Abschaffung. Brandt sagte, wenn Europa zu einer Region unzerbrechbaren Friedens werden solle, brauche man die konventionelle Stabilität auf einem möglichst niedrigen Niveau der Rüstung, damit alle Überlegenheiten beseitigt würden. Ich empfehle, das Kennwort Abrüstung noch etwas zurückzuhalten, bis umfassendere Abkommen erzielt sein werden. Wenn die strategischen Raketen auf die Hälfte reduziert würden, hätten wir es mit einem bedeutenden Stück Rüstungsbegrenzung zu tun. Aber beide Seiten verfügen dann weiterhin um rundgerechnet 11.000 dieser interkontinentalen Maschinen. Und was allein ein Atom-U-Boot mit sich führt, Und wie viele Städte von dort vernichtet werden können, macht uns ebenso wie manches Neue im konventionellen Bereich deutlich. Es bleibt ein gewaltiger Abstand zwischen Überrüstung und Abrüstung. Wir verlassen Münster, den SPD-Parteitag Abrüstung konkret. Im Frühjahr hatten ja bereits die Sowjets mit dem Abzug von Mittelstreckenraketen in der DDR begonnen. Heute Heilbronn, der Abzug der ersten Pershing 2, erst knapp vor 5 Jahren stationiert. Als die Konvois mit Raketen und Startrampen den US-Stützpunkt Waldheide verließen, klatschten Atomwaffengegner Beifall, wurden Zugaberufe laut. Raketen auf den Schrott, zurück via Frankfurt in die USA. Peter Dahlheimer über die Reaktion vor Ort. Zuerst war nur ein dumpfes Dröhnen schwerer Dieselmotoren zu hören. Dann, Punkt 10 Uhr, schiebt sich ganz langsam das Stahlgittertor am Zaun der Waldheide zur Seite und der erste LKW erscheint. Langsam und vorsichtig, denn immerhin warten rund 100 Zuschauer am Straßenrand. Journalisten und Mitglieder der Friedensbewegung. Dieser eine LKW gehört zu einer ersten Kolonne, auf der die Gerüste, die Lafetten der Pershing-2-Raketen transportiert werden. Das sind ein paar lange Stahlrohre, die dann später in Frankfurt zerschnitten werden. Der zweite Konvoi, der besteht aus Lastwagen mit Containern, die oben mit einer Plane abgedeckt sind. Darin sind die Antriebsstufen der Raketen eingepackt. Die werden später in den USA gesprengt. Jeder dieser zwei Konvois hat etwa 3 Minuten gebraucht, bis die LKWs alle verschwunden waren. Also ein kurzer Auftritt, ein ebenso kurzer Abtritt. Ansonsten herrschte Volksverstimmung unter den etwa 40 bis 50 Mitgliedern der Friedensbewegung. Schon früh am Morgen hatten sie das Tor der Waldheide mit gelben Gerbera und roten Nelken geschmückt. Als dann die ersten LKWs kamen, da stieg die Stimmung. Ja, wo sind sie denn, die Dinger? Sie sind doch wassergefüllte Attrappe. Ja! Zugabe! Der Abzug der 36 in Heilbronn stationierten Pershing-2-Raketen soll insgesamt 3 Jahre dauern. Was allerdings mit den nuklearen Gefechtsköpfen geschieht, weiß außer den Militärs keiner. Prozess gegen den Brezhnev-Schwiegersohn. Schon vor Beginn des Verfahrens hatte der Anwalt von Juri Tschurbanow vor einer Vorverurteilung seines Mandanten durch die Öffentlichkeit gewarnt. Juri Tschurbanow, Schwiegersohn des ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichefs Brezhnev, früher selbst sowjetischer Innenminister, er ist wegen Bestechlichkeit angeklagt. Und Moskauer Beobachter glauben, dass dieser Prozess die Nagelprobe dafür sein wird, mit welcher Entschlossenheit die jetzige Gorbatschow-Führung die Korruptionspraktiken der Brezhnev-Ära aufdecken will. Der Prozess hat heute Vormittag vor der Militärkammer des Obersten Gerichtshofes in Moskau begonnen. Von dort Johannes Grotzki. Moskau, 10 Uhr Ortszeit. Vor dem Eingang zum Obersten Gericht haben etwa 50 Korrespondenten und Kameramänner Posten bezogen. Milizionäre kontrollieren verstärkt die Umgebung. Neugierige Passanten halten sich in respektvoller Ferne auf der anderen Straßenseite auf. Eine Bewohnerin der vornehmen Warowski-Straße, in der das Gericht seinen Sitz hat, zeigt sich informiert. Da findet der Prozess statt, gegen Brezhnevs Schwiegersohn, meint sie. Und ihre Reaktion? Natürlich bin ich empört, wie alle ehrlichen Leute. Jetzt hat Michail Sergejewitsch viel getan. Er wird auch weiter so machen und andere unehrliche Leute zur Verantwortung ziehen. Naja, mit Verspätung, aber es ist doch gut, dass diese Leute alle entlarvt wurden. Als das Mikrofon abgeschaltet ist, kommen der Frau vor Wut die Tränen hoch. Und diese Verbrecher haben sich Kommunisten genannt, schimpft sie. Sie haben das Letzte aus uns herausgeholt, dem Volk ging es schlecht und jahrelang haben solche Leute in Saus und Braus gelebt. Der Verteidiger von Tschurbanow, Rechtsanwalt Makarjow, wollte dagegen den Fall nicht mit der großen Politik in Zusammenhang bringen. Bevor er das Gerichtsgebäude betrat, erklärte er den wartenden Journalisten, sein Mandant stehe nicht etwa stellvertretend für Brezhnev oder für den korrupten usbekischen Parteichef Raschidow vor Gericht. Es gehe schlicht um den Menschen Tschurbanow, den er zu verteidigen habe. Auch drängenden sowjetischen Fernsehjournalisten war es 2 Tage zuvor bei einem mitternächtlichen Interview nicht gelungen, mehr aus dem Verteidiger herauszulocken. Nur 2 westliche Nachrichtenagenturen durften heute Morgen den Prozessbeginn im Gerichtssaal mitverfolgen. In den nächsten Tagen werden sie von den Vertretern anderer Agenturen abgelöst. Solange, bis die vermutlich 4-tägige Verlesung der Anklageschrift abgeschlossen ist. Insgesamt 5 Bände sollen diese Beschuldigungen ausmachen. Danach wird das Verfahren vor dem Militärgericht des Obersten Gerichtshofes unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt. In der Schmiergeld- und Korruptionsaffäre sind neben Brezhnevs Schwiegersohn noch 8 weitere Mitarbeiter des usbekischen Innenministeriums angeklagt. In diesem Prozess, der mindestens 2 Monate dauern wird, sollen vermutlich rund 200 Zeugen auftreten. Im mächtigsten Land des Ostblocks, der Sowjetunion, begann heute ein weltweit beachteter Prozess gegen Juri Tschirbanow, den Schwiegersohn des früheren Parteichefs Brezhnev. Die englische Zeitung Times ordnet den Prozess in die Politik von Generalsekretär Gorbatschow ein. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem Auftakt zu Stalins berüchtigten Schauprozessen wird vor einem Gericht in Moskau Gorbatschows erster Versuch, mit diesem Genre über die Bühne zu gehen. Juri Tschirbanow, ein früherer stellvertretender Innenminister, zufällig auch Schwiegersohn des verstorbenen Führers Leonid Brezhnev, muss sich wegen Korruption in großem Stil verantworten. So gerechtfertigt die Vorwürfe sein mögen, die Veröffentlichung eines vernichtenden Berichts über Tschirbanows Karriere in der Pravda legt doch nahe, dass das Ergebnis des Verfahrens bereits feststeht. Es wäre ein beachtlicher Hinweis auf Fortschritte unter Michail Gorbatschows Führung gewesen, wenn ein so wichtiger Prozess benutzt worden wäre, die Ernsthaftigkeit der Beteuerungen des Parteiführers über faire Gerichtsverfahren und Gerechtigkeit zu beweisen. Die Nachrichtenagentur TASS überraschte am Ende des ersten Prozesstages gegen Tschirbanow mit einer detailgenauen Beschreibung des Hauptangeklagten. Bleichgesichtig, ohne Schlips, dunkle Ränder unter den Augen, ohne Reaktion auf die zahlreichen Kameras, die das Porträt des gestürzten Vize-Innenministers der Sowjetunion festhalten wollten. Die Überraschung zum Auftakt bot jedoch ein anderer Angeklagter, der frühere usbekische Innenminister. Er verstehe überhaupt nicht, so seine Aussage, warum er vor Gericht angeklagt sei. Sein Verteidiger schob den Antrag nach, man möge seinen Mandanten aus Gesundheitsgründen gegen eine Kaution auf freien Fuß setzen. Und der usbekische Ex-Politiker fügte unter dem Schmunzeln des Publikums hinzu, er leide körperlich unter dem beschwerlichen Transport im Gefangenenwagen. Mehrere Verteidiger der insgesamt 9 Angeklagten stellten Anträge, mit denen sie weitere Dokumente und Zeugen für den Prozess anforderten. Diese Anträge wurden jedoch abgelehnt. Nach amtlichen Angaben umfasst die Anklageschrift insgesamt 1500 Seiten und soll nun 4 Tage lang bis kommenden Donnerstag vorgelesen werden. Erst dann wird klargestellt sein, worauf sich die Vorwürfe im Einzelnen beziehen. Während dieser ersten 4 Tage darf eine sehr begrenzte Zahl von westlichen Korrespondenten den Prozessauftakt mitverfolgen. Dann werden die Verhandlungen hinter geschlossenen Türen vor dem Militärtribunal des obersten Gerichts der Sowjetunion weitergeführt. Der prominenteste Angeklagte, Brezhnevs Schwiegersohn Tschirbanow, hat sich nach Darstellung von Prozessbeobachtern bereits in allen vorgetragenen Punkten für schuldig erklärt. Ihm wird nicht nur vorgeworfen, in einem beispiellosen Betrugsskandal, in dem es um nicht gelieferte Baumwolle ging, umgerechnet etwa 2 Millionen Mark eingesteckt zu haben. Wie aus der bisherigen Anklage hervorgeht, soll Tschirbanow auch in Naturalien bestochen worden sein, die er angeblich im Zentralkomitee der Republik Usbekistan persönlich entgegengenommen hat. Der Verteidiger von Tschirbanow, der 34-jährige Rechtsanwalt Makarjow, hatte vor Verhandlungsbeginn gegenüber wartenden Journalisten geäußert, dass in diesem Prozess nicht etwa Brezhnev oder der verstorbene usbekische Parteichef Raschidow angeklagt seien. Es ginge, so der Verteidiger, um den Menschen Tschirbanow. Und er bezeichnete den Angeklagten als ein Produkt des Systems, nicht aber als dessen Schöpfer. Korruption ist in der Sowjetunion wie auch anderswo nicht unbedingt etwas Seltenes. Auch vor Gericht kommt einiges an solchen Affären. Hier geht es aber um Prominenz aus der Brezhnev-Ära, um seinen Schwiegersohn Juri Tschirbanow. Und was dabei ans Tageslicht kommt, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Verhältnisse in gewissen Kreisen der Nomenklatura der privilegierten Schicht, also um Verhältnisse, die ja jetzt nicht mehr von oben gedeckt werden sollen. Hören Sie aus der sowjetischen Hauptstadt Johannes Grotzki. Der 2. Verhandlungstag gegen Brezhnevs Schwiegersohn Tschirbanow und seine mitangeklagten Korruptionsgenossen hat ein Stück Glasnost zutage gefördert. Nach mehr als 3,5 Jahren erfuhr die sowjetische Öffentlichkeit, dass Brezhnevs Innenminister und Intimfreund Scholokow unter dem Druck der staatsanwaltlichen Ermittlungen Selbstmord begangen hat. Nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit war der damals bereits abgesetzte Minister im Dezember 1984 in einer Blitzaktion unter die Erde gebracht worden. Einzige ausländische Augenzeugen, zwei Korrespondenten. Die Ehefrau des heutigen Hauptangeklagten, Breschnews Tochter Galina, stand trauernd am Sarg, der entgegen russischer Sitte bereits verschlossen zum Grab gebracht worden war. Heute wurde vor Gericht die Aussage des früheren usbekischen Innenministers zitiert, der seinem Vorgesetzten, eben jenem Scholokow, in Moskau zwischen 1970 und 1979 Bestechungsgelder und Waren im Wert von umgerechnet etwa 300.000 Mark zugeschoben hat, darunter auch Goldschmuck und Perlen. Waren und Summen von astronomischem Wert haben aber die Ermittler auch bei den anderen usbekischen Angeklagten konfisziert. Auf umgerechnet fast 17 Millionen Mark Nebeneinnahmen brachte es der Parteisekretär von Buchara, einem malerischen Ort in Usbekistan. Sein Mitstreiter von der Handelsabteilung derselben Stadt brachte es auf umgerechnet etwa 13 Millionen Mark. Und das in einer Region, wo der monatliche Durchschnittsverdienst eines sowjetischen Arbeiters bei etwa 500 Mark liegt. Wie ein Kommentator der amtlichen Nachrichtenagentur TASS schreibt, sind diese negativen Erscheinungen auf das Kommandosystem der früheren Führungsschicht zurückzuführen. Damit erhält der Prozess entgegen vieler Beteuerungen doch eine politische Wertung. Denn nun wird die Zeit der Stagnation, wie jetzt Breschnews letzte Amtsjahre bezeichnet werden, für den moralischen Niedergang verantwortlich gemacht. Der Verteidiger von Breschnews Schwiegersohn Tschurbanow hat zwar behauptet, es handele sich hier lediglich um einen gewöhnlichen Bestechungsprozess. Doch laut TASS ergänzte er jetzt seine Ansicht ebenfalls um eine politische Bewertung. Zitat des Verteidigers, nachzulesen bei der amtlichen sowjetischen Nachrichtenagentur: Die Tatsache allein, dass Amtsträger zur Verantwortung gezogen wurden, die vor kurzem noch als Tabu galten, zeugt davon, dass in der sowjetischen Gesellschaft Prozesse der moralischen Reinigung stattfinden. Ich sage Ihnen, wenn wir Westeuropäer und Herr Bundeskanzler, wenn wir Deutschen die Chancen zur Entspannung und Abrüstung, zu Stabilität und einer neuen Qualität des Friedens, die der Reformkurs Gorbatschows bietet, nicht entschlossen für unsere politischen Belange nutzen, dann werden wir uns eines schweren historischen Versäumnisses schuldig machen. Lassen Sie uns also Gorbatschows Abrüstungsangebote testen und nicht neue Raketen. Volker Rühe, stellvertretender CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender, hatte seine Rede überschrieben, wie sollte der Westen auf Gorbatschow reagieren. Er warnte vor einer zu großen Leichtgläubigkeit gegenüber der Sowjetunion, aber umgekehrt dürfe Gorbatschows Reformkurs nicht als gigantisches Täuschungsmanöver angesehen werden. Trotz aller Kooperation müsse der Westen jedoch noch an der Politik der Abschreckung festhalten. Die Strategie der Abschreckung von jeder Art von Krieg muss ein Bestandteil unserer Sicherheitspolitik bleiben. Aber es kann nicht die letzte Antwort auf die Fragen der Sicherheit in Europa sein, sondern wir müssen zusätzlich Strukturen übergreifender, also kooperativer Sicherheit schaffen, die die Abschreckung immer weniger bedeutsam und vertrauensbildende Strukturen immer wichtiger werden lassen. Bei der anschließenden Debatte über den Verteidigungshaushalt ging es härter zu. Für die SPD verurteilte der Abgeordnete Klaus-Dieter Kübacher die immer teureren Rüstungsbeschaffungen, Beispiel Jäger 90. Rund 20 Milliarden D-Mark bringen vier Staaten auf, bevor die ersten 10 Flugzeuge zur Erprobung überhaupt die Pisten verlassen. 20 Milliarden, bevor die Flugzeuge überhaupt da sind. Das nenne ich Rüstungswahnsinn. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Wie glaubwürdig ist das, wenn die Bundesregierung im Kapitel Wehrforschung, wehrtechnische und sonstige militärische Entwicklung und Erprobung eine Steigerungsrate von mehr als 10% eingeplant hat? Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz. Wer uns heute vorwirft, wir beharrten auf dem Irrglauben, mehr Sicherheit durch mehr Waffen erhalten zu können, der weiß entweder nicht, wovon er redet, oder er will bewusst einen falschen Eindruck erwecken. Tatsache ist doch wohl, dass die Zahl namentlich der Nuklearwaffen heute den geringsten Stand in Europa seit Einführung solcher Systeme erreicht hat. Durch einseitige Abrüstung der NATO und jetzt im Gefolge des INF-Abkommens. Tatsache ist auch, dass unsere Bemühungen, den Frieden mit möglichst wenig Waffen zu erhalten und zu gestalten, Erfolge aufzuzeigen haben, die selbst die Opposition als historisch bezeichnet und dass die Aussichten auf weitere Fortschritte nie so günstig waren wie heute. Auch Scholz sprach von neuen Perspektiven im Ost-West-Verhältnis. Doch trotz aller Fortschritte durch Glasnost ließen sich im militärischen Bereich keine Änderungen feststellen. Die Grünen stellten den gesamten Rüstungsetat in Frage und diese wörtlich mörderischen Tiefflüge der Luftwaffe. Angelika Beer. Früher sagten sie immer, um der Bedrohung aus dem Osten zu begegnen. Der Russe droht, Erzfeind des deutschen Volkes und Kommunist obendrein. Heute weiß jeder in diesem Haus, nichts, aber auch gar nichts deutet darauf hin, dass die Sowjetunion uns angreifen will. Waffen sind Mordinstrumente. Dafür, möglichst wirksam und perfekt andere Menschen zu töten, werden sie gebaut, Herr Scholz. Parallel zu diesem Prozess veröffentlichte jetzt die Wochenzeitung Moskowski Novosti einen kritischen Bericht über den einzigen Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev. Damit, mit diesem Artikel, hat die Zeitung deutlich auf die Querverbindungen zwischen den kriminellen und politischen Machenschaften hingewiesen, aus deren Dunstkreis die Angeklagten im Tschurbanow-Prozess stammen. Aus Moskau, Johannes Grotzki. Autor dieses Beitrages ist der Historiker Roy Medvedev, der wegen seiner kritischen Haltung aus der Partei ausgeschlossen wurde und zuletzt noch unter Tschernjenko, Schikanen des KGB, ausgesetzt war. Die weltweit verbreiteten Bücher von Medvedev durften bislang in der Sowjetunion nicht erscheinen. In seinem Artikel unter der Überschrift »Die Vorteile der Mittelmäßigkeit« schildert der Autor, wie Brezhnev, eher aus Bequemlichkeit und Konfliktscheue heraus, sich niemals zu energischen Entscheidungen durchringen konnte. Auch ließ er niemanden seiner Gefolgsleute fallen. Sogar dann nicht, wenn sie durch Korruption und Geldgier sich selbst schon längst diskreditiert hatten. Spätestens seit dem ersten klinischen Tod 1976 soll Brezhnev nur noch ein Werkzeug in den Händen seines eigenen politischen Clans gewesen sein. Doch schon vorher spricht Medvedev dem Parteichef jedes Format als Politiker ab. Zitat: Ich würde ihn als eine in jeder Hinsicht schwache Persönlichkeit bezeichnen. Er hatte weder die intellektuelle Kraft noch den politischen Genius von Lenin, auch nicht den übermenschlichen Willen oder die böse Herrschsucht von Stalin. Und er besaß nicht die außerordentliche Selbstständigkeit oder die enorme Schaffenskraft von Chruschtschow. In ironischen Worten macht sich Medvedev über die zahlreichen Auszeichnungen lustig, die Brezhnev erhalten hat, nicht zuletzt wegen seiner angeblichen Tätigkeit als Schriftsteller. Allerdings hält der Autor auch der westlichen Presse vor, in Brezhnev stets mehr gesehen zu haben, als wirklich in ihm steckte. Das Verhängnisvollste an dem Parteichef war jedoch nach dieser Darstellung, dass er einem Familiensinn frönte, in dessen Verlauf Bekannte und Verwandte mit Posten und Pöstchen belohnt wurden, von denen aus der weitere Aufstieg im Apparat nahezu automatisch erfolgte. Brezhnevs persönlicher Pilot brachte es auf diesem Weg zum Minister für die Zivilluftfahrt, wurde später ZK-Mitglied und Hauptmarschall der Luftflotte. Brezhnevs Schwager Zwigun, vermutlich durch Selbstmord geendet, wurde Vizechef vom KGB. Brezhnevs Sohn wurde gleichzeitig mit dem jetzt angeklagten Schwiegersohn Tschurbanow in das Zentralkomitee der Partei aufgenommen, also in die obere Führungsschicht. Hier schließt sich der Kreis der Darstellung mit dem jetzt begonnenen Prozess. Der Brezhnev-Clan, so warnt der Autor abschließend, existiert noch und er ist wohl nicht der beste Teil der Erbschaft, die der verstorbene Führer der Partei hinterlassen hat. Abrüstungsarbeit. Auf dem texanischen Stützpunkt Longhorn macht sich die amerikanische Armee daran, die ersten Pershings zu verschrotten. Vor den Augen eines sowjetischen Inspektionsteams werden die Motoren einer Pershing 1A und einer Pershing 2-Rakete ausgebrannt. Die Fernsehnachrichten hier soeben melden, wird wahrscheinlich auch Vizepräsident und Präsidentschaftskandidat George Bush an diesem Ereignis teilnehmen. Die Sowjetunion wurde schon im August gleichfalls in Anwesenheit eines amerikanischen Beobachterteams die ersten sowjetischen atomaren Mittelstreckenraketen zerstört. Dies sind die ersten Schritte zum Vollzug des INF-Abkommens, das Reagan und Gorbatschow im Dezember in Moskau unterzeichnet haben. Festgelegt ist, dass die Amerikaner 867 Pershings und Cruise Missiles und die Sowjets 1800 atomare Mittelstreckenraketen vernichten müssen. Die Zerstörung dieser Waffen soll in beiden Ländern in 3 Jahren abgeschlossen sein. Hans Kressmann, Washington. Der Moskauer Prozess um Juri Tschurbanow, besser bekannt als Brezhnev-Schwiegersohn, bringt eine Menge an den Tag. Auswüchse der Korruption gab es nicht nur in Moskau, sie hatten einen idealen Nährboden, unter anderem im fernen Usbekistan gelegen, tief unten im Süden des Sowjetreichs. Johannes Krotzki in Moskau, was hat der Prozess denn bisher so ans Licht gebracht? Nur eine ganze Menge Schweinereien, um das mal leger auszudrücken. Da wurden Millionen von Rubeln zunächst mal konfisziert. Umgerechnet etwa 36 Millionen Mark allein bei drei lokalen Parteibossen in Buchara. Ein Ort, den inzwischen viele Touristen kennen, die sich auf eine schöne zentralasiatische Tour begeben. Aber es wurde auch untereinander und bis nach Moskau hin geschoben für Posten, die man erhalten wollte oder die man nicht verlieren wollte. Es wurde schließlich Baumwolle verkauft, die es gar nicht gab. Und mit dabei war halt eben im Moskauer Innenministerium der Breschnew-Schwiegersohn, der ordentlich Schweigegelder bezog. Und es stellt sich im Nachhinein heraus auch sein unmittelbarer Chef, der Innenminister und Breschnews Intimfreund Scholokow, der dann durch Selbstmord verschieden war. Auch der war mindestens mit umgerechnet 300.000 Mark bei der Korruptionspartie dabei. Stehen denn nun in Moskau die Haare zu Berge bei diesen Enthüllungen? Oder war der Filz der Breschnew-Zeit allgemein bekannt oder geahnt? Das ist eine sehr schwierige Frage, obwohl sie so leicht klingt. Natürlich stehen den Leuten die Haare zu Berge, weil sie sagen, es ist ja unglaublich, was alles passiert ist. Aber was wirklich passiert ist, das erfahren sie gar nicht. Und auch zu meinem eigenen Erstaunen muss ich feststellen, dass die Nachrichtenagentur TASS über den Auslandsdienst, den wir beispielsweise als westliche Korrespondenten erhalten, im Detail die Millionensummen nennt, die Namen nennt und alles, was dort passiert und verhandelt wird. Aber in den Zeitungen ist bislang davon noch nicht so detailliert berichtet worden. Das wird vielleicht einmal später kommen, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Darauf hoffen wir natürlich. Zweitens gibt es hier in Moskau auf dem Markt beispielsweise auch keine Filme oder keine Bilder aus dem Prozess, außer zwei Bildern in einer sehr progressiven Zeitung. Während umgekehrt offensichtlich in Westdeutschland bereits ein Videofilm auf dem Markt ist. Durch welche Kanäle, jedenfalls nicht die saubersten journalistischen Kanäle, das kann man schon mal für ganz sicher erklären. Das alles bekommen also die Moskauer nicht mit. Sie bekommen allerdings etwas anderes mit. Den Streit darum, steht hier nur der Privatmann, der gestrauchelte Beamte vor Gericht oder steht vielleicht die ganze Breschnew-Ära vor Gericht? Der Verteidiger sagt, lasst die Politik beiseite, das sagt auch der Staatsanwalt. Die Massenmedien in der Sowjetunion sagen, nein, haut mal die Breschnew-Ära in.